stimmen wir bei dieser frohen Zeit mit heißer Andacht an und wiegen dir, o Gott, auf dieses neue Jahr das erste Herzensopfer dar. Was hast du nicht von Ewigkeit für Heil an uns getan? Und was muss unsere Brust noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren? Dein Ziel umsieht vollkommene Ruh, es fällt ihm Glück und Segen zu. Der Tempel schallt von Psaltern und von Harfen, und unsere Seele fällt, wenn wir nur Andachtsgut in Herz und Munde führen. Oh, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen und wir in heißer Liebe singen?